1. Jesus Kirti, Erfurt vom Heiligen Geist, vom Jordan Zurück und Word vom Geist in die Wust geführt. 2. Dort wurde Wiesig Tage lang vom Teufel versucht. Waren diese Zetas nichts, und als die Tage vorüber waren, bekam Hunger. 3. Der Teufel sagt zu ihm, wenn du Gott Sohn bist, befiehl diesem Stein, zu brot zu werden. 4. Jesus antwortet ihm jedoch, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. 5. Daraufhin führte der Teufel ihn auf ein Hoch und sagte ihm in einem einzigen Augenblick all Reiche der Welt. 6. Der Teufel sagt zu ihm, Eich word dir all dies Macht und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir überlassen worden, und ich kann sie geben, wem ich will. 7. Wenn du mich also anbetest, word als dir gehoren. 8. Jesus erwidert ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. 9. Danach führte der Teufel ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels und sagt, wenn du Gott Sohn bist, stürz dich von hier hinab. 10. Denn es steht geschrieben, a word seinen Engel deinetwegen befehl geben, dich zu beschützen. 11. Und sie werden dich auf Handen tragen, damit du deinen Fass nicht an einen Stein stoßt. 12. Jesus antwortet ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 13. Nachdem der Teufel Alversuchungen bindet hat, which von Jesus ab, jedoch nur für ein bestimmt Zeit. 14. Jesus kehrte daraufhin in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und sein Ruf verbreitet sich in der gesamten umliegenden Region. 15. Lehrt in ihren Synagogen und Word von allen Hochangesehen. 16. Er kam nach Nazareth, wo aufgewachsen war, und ging wie gewohnt Sabbat in die Synagoge, dort wo sie ließen. 17. Dort word im Dasbuch des Propheten Jesaja gereicht, und als es aufrollt, fand die Stelle, wo geschrieben stand. 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil mich gesalbt hat, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Freiheit und den Blinden das Augenlicht zu bringen, so ich die Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen. 19. Und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. 20. Danach rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendien Azurak und setzte sich. All Anwesenden in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. 21. Dann begann zu ihnen zu sprechen, Hüt hat sich dieses Schriftwort vor ihren Ohren erfüllt. 22. Als stimmten im zu und waren erstaunt über die Gnadenwort, die sprach, fragten sich jedoch, ist das nicht Josephs Sohn? 23. Sagt zu ihnen, werdet mir sicherlich das Sprichwort entgegenhalten, erst, heile dich selbst, werdet sagen, was wir von Capernaum gehört haben, das Tuesday auch hier in deiner Heimatstadt. 24. Fu fort, Warlick, ich sejuk, kein Prophet word in seiner Heimatstadt jern gesehen. 25. Ich versichere uk aber, es gab viel Witwen in Israel zur Zeit des Propheten Elijah, als der Himmel dreien hab ja lang verschlossen war und ein groß Hungersnot über das Gans Land hier in Brock. 26. Doch Elijah word zu keiner von ihnen gesandt, außer zu einer Witwe in Sarepta im Land Sidon. 27. Ebenso gab es viel Aussatzig in Israel zur Zeit des Propheten Eliska, doch keiner von ihnen word geheilt, außer Naaman, der Syrer. 28. Als sie dies horten, werden alle in der Synagoge von Zorn erfüllt. 29. Sie standen auf, trieben in aus der Stadt hinaus und führten ihnen den Abhang des Berges, auf dem ihr Stadt gebaut war, in hinuntersustesen. 30. Jesus jedoch ging mitten durch sie hindurch und entkam. 31. Danach ging nach Capernaum, eine Stadt in Galiläa, und lehrt dort Sabbat. 32. Die Menschen waren von seiner Lehre beeindruckt, denn sein Wort besassen Autorität. 33. In der Synagoge befand sich ein Mann, der von einem unreinen Dämon besessen war, und dieser schrie laut auf. 34. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gott. 35. Jesus weiß den Dämon zurecht und befahl, schweig und fahr aus von ihm, daraufhin warf der Dämon den Mann mitten unter sie und fu aus im Heraus, one im Schaden zu zufügen. 36. All waren zutiefst erstaunt und fragten einander, was ist das für ein Wort, das mit solcher Autorität und Kraft den unreinen Geisten befiehlt, und sie gehorchen. 37. Die Nachricht über in Verbreitet sich schnell in allen Orten der umliegenden Region. 38. Jesus verließ die Synagoge und ging in das Haus von Simon. Simon Schwiegermutter litt unter starkem Fieber, und sie beten Jesus, zu helfen. 39. Trat zu bückt sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Sofort wich das Fieber, und sie stand auf und bediente sie. 40. Als die Sun unterging, brachten all die Kranke mit verschieden in Lei den Hatten, die zu ihm. Erlegte jedem Einzelnen von ihnen die Hand auf und heilte sie. 41. Ortsdämonen führen aus vielen Menschen heraus und riefen, du bist der Sohn Gottes, doch Jesus weiß sie zurecht und erlaubt ihnen nicht zu sprechen, weil sie wussten, dass der Christus war. 42. Als es Tag word, zog sich Jesus an einen einsamen Ort zurück. Die Menschenmengen suchten in Jedoch, kamen zu ihm und versuchten, ihn festzuhalten, damit nicht von ihnen wegging. 43. Sagt zu ihnen, ich muss euch den anderen Städten die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. 44. Und so predigte weiterhin in den Synagogen Galilas.